Die Werwölfe. Wietze ist ein Moorfluss. Stender ist der Hauptbalken. Hausrichte ist das Richtefest. Freundschaft ist Verwandtschaft. Hülse ist die Stechpalme. Knepe sind Witze. Drückmichel ist ein Sauertopf. Mumm ist schweres Bier. Wolfsangel, ein Zeichen, das viel als Hausmarke gebraucht wurde. Auskick ist Lug ins Land. Ort oder Ortstein ist der Raseneisenstein. Hornung ist Februar. Steert ist der Schwanz. Achtern ist hinten. Buchholzer Hengst ist ein Grünspecht. Wittfrau ist eine Witwe. Reihum der Reihe nach. Krischan ist Christian und Metz ein Messer. Das Vorjahr ist Frühjahr, Hille ist ein Mädchenname, Klapprose ist die Klatschrose der Feldmohn, Danzeschatz ist eine Tänzerin, Halsung ist ein Halsband, Ilk ist der Iltis. Fieben bedeutet Piepen, Gibbern ist Gieren und die Beke ist der Bach. Moormännchen ist der Baumpieper, ein Vogel. Die Hainotter ist der Storch, die Imme ist die Biene. Der Wind küselt bedeutet, er dreht sich, ist nicht beständig. Brandrute, die eisernen Stangen, auf denen die brennenden Baumstümpfe liegen. Die Morgenzeit ist das Frühstück, Krüsel sind Öllämpchen, Grauhund ist der Wolf, Adernadler ist der Schlangenadler, Moorhuhn ist das Birkhuhn, Himmelsziege ist die Heerschnepfe, die Bekassine.